Nest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krimnest hier, Bernd Pirat, schön auf dem LPT, wo man 1000 Leute trifft und spontan Dinge macht, von denen man selber keine Ahnung hat. Ich habe hier den Nico bei mir und wir wollen über Smart Borders sprechen. Deswegen die allererste Frage, was ist eine Smart Border? Smart Borders, das ist ein Gesetzesvorschlag von der EU-Kommission für ein Grenzkontrollsystem auf EU-Basis. Der Name ist allerdings etwas irreführend, denn Smart Borders sind nicht smart oder intelligent, sondern einfach dreist und perfide. Denn es geht darum, dass da ein Datenmoloch aufgebaut werden soll, in dem sich alle Nicht-EU-Bürger unterziehen sollen, unterziehen müssen, die von einem Drittstaat in die EU einreisen sollen. Und das heißt ganz konkret, also bislang ist es ja so, man muss halt auch ein Visum beantragen und da muss man sich natürlich auch identifizieren und so weiter. Mhm. In Zukunft soll es dann aber so sein, dass man nicht nur Name, Geburtsdatum, Anschrift, Staatsangehörigkeit angibt, da wird dann auch die Religion erfasst. Und sogar die Fingerabdrücke von jedem, der einreisen will. Und das soll dann in einer Datenbank gespeichert werden. Ziel des Gesetzgebungsvorschlages ist offiziell, dass man sogenannte Overstayer, also Leute, die ihre Aufenthaltserlaubnis überzogen haben, ja besser auffindig machen kann. Nur der Witz ist, das würde ja nur auffallen, wenn diese Leute auch Behördenkontakt haben, wo das dann auffiele. Mhm. Aber aus diesem Gesetzgebungsvorschlag geht überhaupt nicht hervor, dass das irgendwie, ja, wie das denn erfolgen soll. Also von daher erscheint der per se schon mal recht sinnlos. Dabei kostet die ganze Sache ein Heidengeld, laut Planung, offiziellen Zahlen von der EU-Kommission, ist von 1,1 Milliarden Euro schon mal die Rede. Und wir wissen, wie das mit Großprojekten ist. Das kostet ja dann auch gern mal ein Vielfaches davon. Ja. Für irgendwie ein Projekt, das schon jetzt Fragen aufwirft, ob es überhaupt sinnvoll ist, abgesehen davon, dass wir natürlich da, wie gesagt, einen Datenmoloch haben, eine riesen Datenbank, wo dann auch wieder Datenmissbrauch möglich ist. Und ein weiterer Gesetzgebungsvorschlag, der damit im Zusammenhang steht, ein weiterer Verordnungsvorschlag, sieht dann ein sogenanntes Vielreisende-Programm vor. Das bedeutet, dass man erleichtert in die EU einreisen kann, für Leute, die also häufiger Grenzübertritte planen. Die müssen dann aber, um in den Genuss von diesen Reiseerleichterungen zu kommen, vereinfachte Einreise, ja quasi eine Datenvollbeichte ablegen. Das heißt, sie müssen nicht nur die normalen Angaben machen, nicht eben geschildert haben, mhm, Fingerabdrücke etc., sondern darüber hinaus ihre persönlichen Hintergründe schildern, auch ihre wirtschaftlichen Verhältnisse zum Alter. Beispiel. Ja, und das ist schon sehr krass. Und hier sehen wir also ist für uns Piraten vollkommen inakzeptabel und auch verfassungsrechtlich mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung und mit der EU-Grundrechtecharta nicht vereinbar. Denn das ist auch, das muss ich auch noch ergänzen, vorgesehen, ja, es soll sozusagen die Drittstaaten, aus denen Menschen versuchen, bei uns einzureisen, werden sozusagen kategorisiert nach Risikofaktoren. Das heißt, je nachdem, welchen Pass ich habe, habe ich Glück oder Pech. Wenn ich aus dem falschen Land komme, muss ich im Zweifel damit rechnen, dass es im Zweifel abgelehnt, mein Visumsantrag per se abgelehnt wird. Und das ist so eine Türsteherpolitik, die dahinter steht, die wir natürlich mit piratigen Grundsätzen nichts zu tun hat. Und deswegen haben wir da einen Antrag ins Plenum gebracht diese Woche im NRW-Landtag, um genau das zu problematisieren und die Landesregierung aufzufordern, sich im Bundesrat dafür einzusetzen, dass dieser Schwachsinn gestoppt wird. Hm. Aber der Antrag ist leider abgelehnt worden. Total überraschend. Also ganz ehrlich, ich sage ja normalerweise sehr, sehr meine Meinung, und mir ist gerade kotzübel geworden. Wenn ich mir das dann noch in Verbindung mit den anderen schönen Projekten wie CISPA und INDECT und was nicht nur alles hier in Deutschland mit der Bestandsdatenauskunft angucken, Du sagst mir gerade, also allen Ernstes, die EU macht die Tür dicht und je nachdem, aus welchem Land du kommst, bist du ein unerwünschter Störfaktor oder du bist kommst aus dem Land, wo du Kohle mitbringst und bist erlaubt. Das ist ja schon mal echt menschenverachtend. So habe ich das auch in der Landtagsrede bezeichnet. Das ist eine menschenverachtende Überwachungsinfrastruktur, an der da gebastelt wird. Und zitatmäßig habe ich es so ausgedrückt, das ist sozusagen dieses Smart Borders Paket, ist der Rostnagel für den Wundstarkrampf des europäischen Grundrechtesystems. Das ist cool. Also ganz ehrlich, davon hätten doch die Leute, ich sag mal wirklich ganz drastisch, drüben in der alten DDR doch geträumt, oder? Ja, absolut. Also das geht gar nicht. Du sagst jetzt, der Antrag ist abgelehnt worden. Wollen wir ein bisschen sachlich werden? Was können wir jetzt noch tun? Also ich sag mal, wir sind nicht im Bundestag, deswegen können wir da noch nichts tun. Ich hoffe, wir kommen da rein, damit wir genau an diesen Problematiken arbeiten können, weil auf Rot und Grün kann man sich da auch nicht verlassen, wie wir BDA gelernt haben. Was können wir jetzt noch tun? Ja, also erstmal, wie gesagt, wäre eigentlich unsere Landesregierung gefragt, über den Bundesrat zumindest Druck zu machen. Von der Bundesregierung ist nichts zu erwarten über den Ministerrat auf EU-Ebene. Da ist halt Friedrichs, unser Bundesinnenminister, einer der Protagonisten, der da seine Sicherheitsparanoia lebt. Von daher, da findet im Moment die Kompromisssuche statt. Europaabgeordnete nochmal darauf hinweisen, anschreiben, wäre eine Möglichkeit. Ansonsten ja, merkt man einfach, dass die Piraten auf allen Ebenen der Politik gebraucht werden. Ja, aber irgendwie kommt es ja momentan nicht so wirklich rüber. Ich weiß nicht. Man sieht es immer wieder, wo der Datenschutz eingerissen wird, der Überwachungsstaat immer stärker und stärker ausgebaut wird. Also ich sag mal, 1984 ist ja schon fast erreicht. Das muss man wirklich mal so sagen. Ihr Leute, dieses Buch lesen, die es noch nicht getan haben, es hat mich damals echt aufgerüttelt. Also wirklich, das ist richtig übel, was da beschrieben wird. Und auf dem Weg sind wir. Gibt es eine Bürgerinitiative dagegen, wo man jetzt zumindest außerparlamentarisch was machen kann auf Bundesebene? Nicht, dass ich wüsste, aber vielleicht gibt es ja Piraten, keine Ahnung, sollten wir mal dann jetzt überlegen, wenn tatsächlich von Landesseite oder so da auch kein Widerstand kommt. Und so wie es aussieht, hat der Bundesrat das Thema ja quasi von der Tagesordnung genommen. Ich glaube, der Innenausschuss war es, des Bundesrates, hat die Tagesordnung so gestaltet, dass er diesen Punkt Smart Borders lediglich zur Kenntnis nehmen möchte und sich eigentlich gar nicht damit beschäftigen will, so wie es aussieht. Deswegen hatte ich auch diesen Antrag direkt zur direkten Abstimmung gestellt, weil eben Zeitdruck da ist. Und das haben dann die anderen Parteien im Landtag dazu benutzt, zu sagen, ja, ihr wollt ja das nicht weiter beraten und deswegen zeigen wir euch jetzt die kalte Schulter, aber es ist einfach so, dass hier einfach Handlungsdruck besteht. Gut, alles klar. Wir sollten das auf jeden Fall im Auge behalten. Ich danke dir, dass du uns über diese Sache informiert hast und wir machen ja gleich noch eine Aufnahme. Wünsche dir dann bis dahin gute Zeit. Dankeschön, Bernd. Immer gerne fürs Krähennest. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.